Am 2. August gab der Sprecher des Asien-Pazifik-Friedenskomitees Koreas eine Erklärung ab. In der Erklärung hieß es: Die Nachricht über den zweiten Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14, der unter der direkten Leitung vom obersten Führer der Partei des Staates und der Armee Koreas Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee ganz erfolgreich verlief, erschüttert jetzt den ganzen Planeten und sorgt für einen großen Wandel in der Weltpolitikstruktur. Problematisch ist es hierbei, dass die USA, die angesichts dieser unleugbaren Tatsache die Situation richtig beurteilen und eine verantwortungsbewusste Wahl treffen sollen, noch immer vernunftlos handeln. Die hochrangigen Beamten der USA reden sogar von der militärischen Option, der Vorbereitung auf eine geheime Operation und dem Regierungswechsel in Nordkorea und lassen völlig unbesonnene und unverantwortliche Äußerungen fallen. Die DVRK verkündete am 4. Juli dem In- und Ausland, dass der gelungene Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 ein großes Ereignis ist, das das Endziel für die Vervollkommnung der staatlichen Atomstreitkräfte erreicht hat. Aber die USA, die es nicht begriffen und vom Präventivschlag auf Nordkorea sprachen, haben ohne Zögern mit den Worten wie Kopfjagdoperation, superpräziser gezielter Angriff und totale härteste Sanktionen und Erpressungen ihre böse Absicht offenbart. Die TVRK beantwortete es mit dem zweiten Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14. Doch die hochrangigen Personen der Administration und des Parlaments der USA behaupten arrogant, man solle bedeutungsvolle Maßnahmen zum Stopp der Aktionen Nordkoreas ergreifen. Auch der Regierungswechsel sei eine mögliche Option. Wenn es nötig sei, solle man einen Krieg führen. So versuchen sie verzweifelt, die rapide Entwicklung der Atomstreitkräfte der TVRK zu verhindern. Nun stehen die USA am Scheideweg, ob sie die strategische Stellung der TVRK als weltberühmte Atom- und Militärmacht von Suze anerkennen und durch die Abkehr von der feindseligen TVRK-Politik die Garantie für die Sicherheit ihres gesamten Territoriums erhalten oder nach einer hartnäckigen Auseinandersetzung mit der TVRK die beispiellose Atomkatastrophe und den elenden Untergang des amerikanischen Imperiums erleben würden. Die USA sollen ihren Kopf, der durch die Feindseligkeit und Kriegshetze gegen die TVRK ganz heiß geworden ist, abkühlen und der bedeutungsschweren Warnung der TVRK aufmerksam zu hören.